Ich bat die Anne-Will-Redaktion, mir Informationen darüber zu schicken, wie viele Sendungen es zum Thema Hartz IV gegeben hat und in wie vielen davon direkt von Hartz IV Betroffene saßen. Die Antwort der ARD-Pressestelle: Personenbezogene Daten unserer Gäste werden nicht erhoben. Ach so. Wäre die Antwort genauso ausgefallen, wenn ich gefragt hätte, wie viele Gesundheitsminister oder wie viele Pflegekräfte eingeladen wurden? Ich recherchierte also selbst und fand heraus, dass es in 12 Jahren 5 Sendungen mit dem Begriff Hartz IV im Titel gegeben hatte. Eingeladen waren ein FAZ-Journalist, eine Arbeitsvermittlerin, die Chefin eines Zeitarbeitsunternehmens, Robert Habeck, Grüne, Hubertus Heil, SPD, Lars Klingbeil, SPD, Jens Spahn, CDU, Sarah Wagenknecht, Linke, ein Start-up-Unternehmer, eine Unternehmensberaterin, 2 ehemalige Hartz-IV-Empfängerinnen, eine Anwältin, der Chef eines Jobcenters, Ottmar Schreiner, SPD, Frank Steffel, CDU, Cem Özdemir, Grüne, Markus Söder, CSU, der ehemalige Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Günter Wallraff, die Leiterin der Dresdner Tafel, Ursula von der Leyen, CDU, Klaus Ernst, Linke, der Präsident des Industrieverbands, ein Pfarrer und Jan Fleischhauer. Ja, richtig. Kein einziger Mensch, der von Hartz IV lebt.